Zerstreute Epigramme 15 bis 27 von Friedrich von Schiller. 15. Quelle der Verjüngung. Glaubt mir, es ist kein Märchen, die Quelle der Jugend, sie rinnet wirklich und immer. Ihr fragt, wo? In der dichtenden Kunst. 16. Der Naturkreis. Alles, du Ruhige, schließt sich in deinem Reiche, so kehret auch zum Kinde der Greis, kindisch und kindlich, zurück. 17. Der Genius mit der umgekehrten Fackel. Lieblich sieht er zwar aus, mit seiner erloschenen Fackel, aber, ihr Herren, der Tod ist so ästhetisch doch nicht. 18. Tugend des Weibes. Tugenden brauchet der Mann, er stürzet sich wagend ins Leben, tritt mit dem stärkeren Glück in den bedenklichen Kampf. Eine Tugend genüget dem Weib. Sie ist da, sie erscheinet. Lieblich dem Herzen, dem Aug lieblich, erscheine sie stets. 19. Weibliches Urteil. Männer richten nach Gründen, des Weibes Urteil ist seine Liebe. Wo es nicht liebt, hat schon gerichtet das Weib. 20. Forum des Weibes. Frauen, richtet mir nie des Mannes einzelne Taten, aber über den Mann sprechet das richtende Wort. 21. Das weibliche Ideal. An Amanda. Überall weichet das Weib dem Manne, nur in dem Höchsten weichet dem weiblichsten Weib immer der männlichste Mann. Was das Höchste mir sei? Des Sieges ruhige Klarheit, wie sie von deiner Stirn, holde Amanda, mir strahlt. Schwimmt auch die Wolke des Grams um die heiter glänzende Scheibe, schöner nur malt sich das Bild auf dem vergoldeten Duft. Dünke der Mann sich frei, du bist es, denn ewig notwendig weißt du von keiner Wahl, keiner Notwendigkeit mehr. Was du auch gibst, stets gibst du dich ganz. Du bist ewig nur eines, auch dein zartester Laut ist dein harmonisches Selbst. Hier ist ewige Jugend bei niemals versiegender Fülle. Auch mit der Blume zugleich brichst du die goldene Frucht. 22. Die schönste Erscheinung. Sahest du nie die Schönheit im Augenblicke des Leidens? Niemals hast du die Schönheit gesehen. Sahst du die Freude nie in einem schönen Gesichte? Niemals hast du die Freude gesehen. 23. Der griechische Genius. An Meyer in Italien. Tausend andern verstummt, die mit taubem Herzen ihn fragen, dir, dem Verwandten und Freund, redet vertraulich der Geist. 24. Erwartung und Erfüllung. In den Ozean schifft mit tausend Masten der Jüngling, still, auf gerettetem Boot treibt in den Hafen der Greis. 25. Das gemeinsame Schicksal. Siehe, wir hassen, wir streiten, es trennet uns Neigung und Meinung, aber es bleichet indes dir sich die Locke wie mir. 26. Menschliches Wirken. An dem Eingang der Bahn liegt die Unendlichkeit offen, doch mit dem engesten Kreis höret der Weiseste auf. 27. Der Vater. Wirke, so viel du willst, du stehest doch ewig allein da, bis an das All die Natur dich, die Gewaltige, knüpft.